HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Musik überall. Selbst gewählt, nach dem Aufstehen, während des Frühstücks, im Auto, nach der Arbeit. Fremdbestimmt, im Aufzug, im Kaufhaus, im Restaurant. Was machen Sie, wenn Sie Musik hören? Autofahren, putzen, bügeln, essen, Sex. Wer ist bei Ihnen, wenn Sie Musik hören? Meine Partnerin, meine Freunde, mein Zahnarzt, mein Hund. Ist Ihnen Musik wichtig für die Tätigkeit, die Sie gerade ausüben? Hat die Musik die Tätigkeit aufgewertet? Hätten Sie gerne andere Musik gehört? Hätten Sie lieber überhaupt keine Musik gehört? Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 12. Wie beeinflusst Musik den Alltag? Das funktionale Rauschen. Von Ben Alber. An der britischen Keele University erforschen Psychologen 2001 die Funktionen von Musik im Alltagsleben. An der Studie arbeiten John Sloboda, Susan O'Neill und Antonia Ivaldi. Willkürlich und spontan werden Versuchsteilnehmer während des ganzen Tagesverlaufs angepiepst. Das Piepsen ist das Signal dafür, einen Fragebogen auszufüllen. Es gilt, Fragen zu beantworten zur aktuellen Tätigkeit und zum Musikkonsum. Erlebnis-Stichproben-Methode heißt diese Form der Verhaltensuntersuchung. Die Ergebnisse unter anderem: In fast der Hälfte der abgefragten Situationen zwischen 8 und 22 Uhr war Musik präsent. Dabei die Tätigkeitskategorien mit der größten Musikwahrscheinlichkeit: Fortbewegung, Einkauf, Unterhaltung. Das Hören von Musik gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. In Studien rangiert Musikhören noch vor Sport oder Lesen. Ja, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mir erstmal eine Scheibe rein. Ich fange dann an, irgendwas nebenher zu machen und stelle dann fest, dass ich nachher irgendwie super gute Laune habe, einfach so. Stressabbau, beruhigen, entspannen. Musik als Motivator, Musik als Stimulanz. Morgens im Bad, nach der Arbeit, vor dem Ausgehen und im Auto. Die Schallplatte oder CD nach der Arbeit oder das Radio beim Zähneputzen, kein Problem. Wenn wir uns aber auf das, was wir gerade tun, konzentrieren müssen. Musik hören und Verkehrssicherheit. Das ist das Thema von Experimenten, die die Musikwissenschaftlerin und Psychologin Helga de la Motte Haber schon 1984 mit ihrem Team durchführt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis: Musik hören sollte nur, wer eine langweilige, einfache Strecke zu bewältigen hat, beispielsweise auf einer Autobahn. Hierbei wirkt sich die Klangkulisse aktivierend und begünstigend aus. Verlangt das Autofahren die volle Aufmerksamkeit, so erhöht Musik die Unfallneigung. Die Studie des Teams um Helga de la Motte Haber zeigt aber auch, mit Musik wird nicht unbedingt schneller gefahren. Auch wirkt sich die Musikrichtung nicht unterschiedlich aus. Ob mit oder ohne Beethoven, ob mit oder ohne Rolling Stones, es wurde gleich schnell gefahren. Oft entscheiden wir selbst, wann Musik in unserem Leben vorkommt und wozu wir sie nutzen möchten. Manche Menschen wollen sich gezielt mit Musik an bestimmte Erlebnisse erinnern oder mit Musik bestimmte Emotionen abrufen oder verarbeiten. Und hinter dieser Musik steht oft ein Künstler, für den Musik ein Weg ist, sich auszudrücken. Oder? Ja, Studie um Studie zeigt die unglaublichen Effizienzsteigerungen dank Musik. Die Produktionskurve eines Musik-Kunden aus der Industrie offenbart, dass die Effizienz von 72% vor der Installation der Musik-Beschallung auf 86,8% gestiegen ist. Musik hat die Arbeitsleistung jedes Angestellten um 4,5 Stunden pro Woche erhöht. Unser einzigartiger Service für speziell gestaltete Hintergrundmusik. Ihr Weg zu mehr Profit. Ein Anzeigentext der Firma Musik aus den 1950er Jahren. Musik wurde 1934 gegründet. Kunden konnten ein Musikangebot per Telefonleitung abonnieren. Ein Musikangebot mit perfektionierter Hintergrundmusik. Geeignet, uns in allen erdenklichen Situationen des Alltags zu begleiten. Die Idee der Hintergrundmusik war nicht neu. Die Musikgeschichte ist geprägt von Werken, die etwa beim Kartenspiel gespielt werden sollten oder beim Essen. Ein Beispiel: die barocke Tafelmusik. Diese Art von Musik funktioniert auch heute noch gut im Hintergrund. Viele Radiosender, die klassische Musik nutzen, setzen auf Barockmusik. Wenn es darum geht, mit der Musik den Hörer nicht allzu sehr zu fordern. Musik, die nicht um ihrer selbst willen komponiert ist, sondern um bestimmte Anlässe zu begleiten, einen bestimmten Zweck zu erfüllen, sie wird als funktionale Musik beschrieben. Kirchenmusik ist ein Beispiel oder Marschmusik. Es kann auch funktionale Musik werden, was gar nicht als solche angelegt war. Felix Mendelssohn Bartholdy hat seinen Sommernachtstraum für den Konzertsaal komponiert. Heute allerdings erklingt der Hochzeitsmarsch daraus meistens in der Kirche bei einer Trauung. Musik, wie sie das Unternehmen Musec angeboten hat, die eine bestimmte Wirkung erzielen soll, sie wird unter dem Begriff funktionelle Musik von funktionaler Musik abgegrenzt. Die funktionelle Musik von Musec sollte die Arbeitsleistung steigern oder Angst vor Aufzugsfahrten in den ersten Wolkenkratzern nehmen und wurde als Produkt angeboten, nicht als Kunst. Die Fahrstuhlmusik ist geboren. In einer Anzeige für Aufzüge aus dem Jahr 1947 heißt es: Möchten Sie auch Ihre Stimmung mit emporsteigen lassen? Dann fahren Sie in einem Aufzug mit Musikbeschallung von Musec. Im Beck's Building Columbus, Ohio und im Palmolive Building in Chicago neben anderen können Sie jetzt Ihren Arbeitsstress bei einer bezaubernden Melodie vergessen. Mit Musik, die Angst nehmen, für entspannte Atmosphäre sorgen. In Zahnarztpraxen ist Musik mittlerweile häufig präsent. Zum Beispiel bei Dr. Christian Pröbstl in München. Musik hat in unserer Praxis die Rolle der Beruhigung. Das heißt, Patienten kommen zu uns mit Angst und wir haben einfach festgestellt, dass diese Angstpatienten sich durch Musik ablenken und beruhigen lassen. Das heißt, entweder Musik als Hintergrundmusik, die eine beruhigende Wirkung auf ihn hat, oder manche bringen sogar Kopfhörer mit, Ohrstöpsel, iPod und haben dann ihre eigene Musik ganz laut, damit sie auch keine Bohrgeräusche hören, sind natürlich dann auch nicht ansprechbar. Oder es sind Kinder, denen man zum Beispiel dann eine Märchenkassette oder ein Hörspiel vorspielt und die vergessen dann ein bisschen, wo sie sind. Gute Erfahrungen mit Musik in seiner Praxis hat Zahnarzt Pröbstl. Die Patienten, so sagt er, lassen sich besser behandeln, sie sind nicht so schmerzempfindlich und achten nicht auf die unangenehmen Bohrgeräusche. Der gesamte Behandlungsablauf ist ruhiger und gleichmäßiger. Der Zahnarzt weiß die Wirkung von Musik an seinem Arbeitsplatz aber auch für sich selbst zu schätzen. Wenn ich allerdings schwierige Eingriffe habe, die über einen längeren Zeitraum gehen, zum Beispiel Operationen, Zahnimplantationen, sagen wir mal bis zu 2 Stunden, dann hat es für mich auf jeden Fall einen beruhigenden Effekt, wenn ich Musik höre. Und ich merke dann, dass ich ruhiger und gelassener operiere. Ich meine, das gibt es ja in der Herzchirurgie auch, dass die im OP, auch wenn es noch so brenzlig ist, Musik spielen, weil sie festgestellt haben, sie haben eine ruhigere Hand und sie sind auch nicht so nervös. Ein entspannter Zahnarzt, ein entspannter Chirurg, Ablenkung für die Patienten. Diese Effekte von Hintergrundmusik begrüßt sicher jeder. Doch wer will schon, dass sein Biorhythmus unterschwellig von seinem Arbeitgeber beeinflusst wird? Wir werden bestimmt nicht sagen, dass der Kunde, der von uns beliefert wird, 1, 2, 3 oder 5% mehr Umsatz macht. Sondern das sind indirekte psychologische Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ließ ein Musec-Vertreter in Deutschland vor einigen Jahren wissen. Dass Musik im Arbeitsleben für Leistungssteigerung sorgen könnte, diese Idee gilt in wissenschaftlichen Kreisen als überholt. Das bestätigt auch der Musikwissenschaftler Richard von Georgi von der Universität Gießen. Das stößt auf etliche Probleme. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, was möchte man mit dieser Hintergrundmusik überhaupt erreichen? Viele, viele Studien zeigen, dass dort in der Regel nichts rauskommt. Im Grunde genommen muss man da unterscheiden, zunächst einmal, ob man, wenn man Musik nutzt, ob man das direkt so macht, also sich dabei der Musik zuwendet, ganz im Sinne von Working Songs und so weiter. Da ist es zumindest so, dass durchaus auch objektiv eine Leistungsaufrechterhaltung, nicht eine Leistungssteigerung, eine Leistungsaufrechterhaltung tatsächlich stattfindet. Wobei das natürlich mit der Aufgabe etwas zu tun hat. Es dürfte klar sein, dass wenn ich komplexe Denkaufgaben erfüllen muss, ich dabei nicht mitsingen kann. Working Songs, Arbeitsgesänge. Zu körperlich anstrengender oder monotoner Arbeit zu singen, diese Tradition gibt es in vielen Kulturen. Doch in Westeuropa ist diese Form der Motivation durch Musik fast ausgestorben. Vom Aussterben bedroht ist allerdings auch das Genre perfektionierter Hintergrundmusik à la Music. Music ist insolvent, das berichtet die Financial Times Deutschland 2009. Zu einfach ist es für jeden Einzelnen geworden, DJ zu spielen. Doch auch ohne das Angebot von Firmen wie Music, an vielen Arbeitsplätzen kommt Musik aus dem Lautsprecher. Welche Wirkung hat das auf die Arbeit? Fördert Musikberieselung die Arbeitsfähigkeit? Oder hat es eine schädliche Wirkung auf die Leistungsfähigkeit? Beispiel Hausaufgaben. Forscher der Universität Dortmund haben vor kurzem herausgefunden, dass Musikhören Schüler nicht beim Hausaufgabenmachen beeinträchtigt. Dabei wollten die Musikwissenschaftler um Gunter Rütter eigentlich das Gegenteil beweisen. Um ganz sicher zu gehen, wiederholten sie ihren Test gleich dreimal. Zwei gleich leistungsstarke Schülergruppen mussten Tests zum räumlichen Denken und mathematischer Aufgaben über sich ergehen lassen. Die eine Gruppe durfte dabei ihre Lieblingsmusik hören, die andere arbeitete bei Stille. Gunter Rötter und seine Kollegen von der Uni Dortmund mussten feststellen, es sind keine nennenswerten Unterschiede bei den jeweiligen Ergebnissen zu beobachten. Viele, die zu Musik am Arbeitsplatz befragt wurden, bewerten die Musik als angenehm. Dabei geht es aber nicht um messbare positive Auswirkungen, sondern um ein subjektives Empfinden. Das ist eine Maßnahme, die insbesondere in Großraumbüros eingesetzt wird, vor allem im skandinavischen Raum, Finnland, Norwegen, Schweden macht das gerne. Oder auch im nordamerikanischen Raum, also USA und Kanada. Dort ist es gang und gäbe, wenn die Leute in größeren Büros sitzen, wo sich vielleicht mehr als 8 oder 10 Kollegen noch befinden, dass ein kontinuierliches Hintergrundrauschen eingespielt wird. Karin Schlittmeier forscht im Bereich Musikpsychologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie hat versucht herauszufinden, ob sich Hintergrundmusik möglicherweise eignet, um störende Geräusche in Großraumbüros zu überdecken. Denn bekannt sind die negativen Effekte von unregelmäßigen Schallereignissen und Gesprächen. In manchen Ländern werden daher gleichmäßige Geräuschkulissen künstlich zugespielt, da eine ebenmäßige Klangatmosphäre weniger schädliche Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat. Das Hintergrundrauschen hat den Sinn oder den Vorteil, dass es Hintergrundsprache relativ gut maskiert und auch leisere Geräusche, wie wenn die Leute so auf der Tastatur tippeln oder vorbeilaufen im Hintergrund, all die Dinge, die jemanden davon ablenken können, konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Im deutschsprachigen Sprachraum oder bei uns ist es nicht besonders üblich, dass Hintergrundschall eingespielt wird. Das hat sich einfach wohl auch so ergeben, dadurch, dass die Forschung eben in anderen Teilen der Welt stattgefunden hat und die Leute dort dann auch eben schon daran gewöhnt sind, unter solchen Schallbedingungen auch zu arbeiten, wenn sie entsprechend in großen Büros sitzen. Natürlich ist uns nicht unbekannt, was in anderen Teilen der Welt geschieht und man möchte das gerne hier in Deutschland beispielsweise auch installieren. Man weiß auch, es ist State of the Art, also wir kommen mit anderen Maßnahmen nicht in die richtige Richtung oder nicht ausreichend weit. Aber die Büroangestellten wollen es eigentlich nicht haben. Karin Schlittmeier hatte die Idee, das künstliche Rauschen durch Musik zu ersetzen. In ihrer Studie allerdings zur Wirkung von Musik in Großraumbüros kommt sie zu dem Ergebnis, die störenden Bürogeräusche mit Musik zu überdecken, hat nicht den gleichen positiven Effekt auf die Arbeitsleistung wie ein künstliches Dauergeräusch. Wenn man Musik nimmt, wäre es ein Zufallstreffer, wenn man jene Musik findet oder jenes Musikstück einspielt, das auch wirklich diese positiven Eigenschaften des kontinuierlichen Hintergrundrauschens hat. Also störende Schallmerkmale maskiert und damit auch die Performance steigert. Unsere Forschung hat eigentlich gezeigt, wir haben einfach mal zufällig 2 Musikstücke ausgewählt, mit denen wir in einem anderen Kontext schon öfters gearbeitet haben, dass wir mit beiden Musikstücken keinen Volltreffer landen können, dass man aber vielleicht eines der Musikstücke weiterentwickeln könnte, speziell designen könnte, um vielleicht die Vorgaben zu treffen. Das eine Musikstück war ein barockes Bläserkonzert, was übrigens die Versuchspersonen gar nicht so schlecht fanden, nur es stört wahnsinnig stark. Und das andere Musikstück war vergleichbar mit Meditationsmusik, etwas sehr Ruhiges, Gleichmäßiges, langgezogene Töne, keine klare temporale Struktur. Und dieses Musikstück störte tendenziell ein wenig weniger, beziehungsweise half die Leistung tendenziell ein wenig zu heben, aber wir hatten noch nicht die signifikanten Effekte, die wir mit dem kontinuierlichen Rauschen erreichen konnten. Gleichwohl wünschten sich die Versuchsteilnehmer eher getragene Musik als das künstliche Geräusch, wenn sie die Wahl hatten. Am meisten wünschten sie sich allerdings Stille. Stille, sie ist in der modernen Gesellschaft ein rares Gut. In vielen Fußgängerzonen hängen Lautsprecher vor Geschäften und beschallen die Einkaufenden. Akustisch wird die Zielgruppe klargemacht, das Terrain abgesteckt. Es ist ja schon auch so eine Art von Machtdemonstration. Also wenn man einen bestimmten Raum mit einer Musik beschallt und Leute, die diesen Raum passieren, haben eigentlich keine Wahlmöglichkeit, weil sie halt nur mal diesen Raum passieren müssen, also sich der Musik zu entziehen. Dann ist es halt so eine Art Machtdemonstration. Wer hat sozusagen das Klangmonopol in dem Moment? Der Kulturwissenschaftler Jörg Klussmann hat eine kritische Haltung zur Beschallung in der Öffentlichkeit. Für seine Studie Musik im öffentlichen Raum hat er die Situation am Hamburger Hauptbahnhof untersucht. Hier ist seit 2002 in verschiedenen Bereichen Musik zu hören. Musikbeschallungen gibt es hier also schon seit fast 10 Jahren. Die Deutsche Bahn AG schreibt dazu dem Autor dieser Sendung: Die Bahn möchte mit der Musik eine angenehme Atmosphäre und eine positive Grundstimmung für die Kunden schaffen. Die leichte klassische Musik läuft auf dem Bahnhofsvorplatz und an den beiden Ausgängen Richtung Kirchenallee. Aufgrund von Kundenanfragen können wir eine positive Resonanz der Bahnhofsnutzer feststellen. Allerdings nur eine positive Resonanz bestimmter Nutzer. Eine Überschrift im Hamburger Abendblatt vom 21. Januar 2002 lautet: Klassik vertreibt Junkies. Die Beschallung im öffentlichen Nahverkehr erfährt ein großes Medienecho. Von Hamburg aus verbreitet sich die Idee, man könne mit Musik unliebsame Personen vertreiben. Denn klar, Penner und Junkies mögen keine Klassik. Das scheint logisch. Am Münchner Hauptbahnhof wurde nur 2 Jahre lang beschallt, in bestimmten U-Bahn-Stationen in München aber weiterhin. Klassiklinie, so heißt ein Streckenabschnitt der U-Bahn-Linien 3 und 6. Kulturwissenschaftler Jörg Klussmann weist in seiner Studie Musik im öffentlichen Raum allerdings darauf hin, dass der Vertreibungseffekt durch Musik nicht belegt ist. Dass es in Hamburg aber parallel verstärkt Polizeiaktionen gegen die Drogenszene gegeben habe, die möglicherweise eher ein Ausbleiben der einschlägigen Szene am Hauptbahnhof erklären als Musik von Vivaldi und Mozart. In seiner Schlussbetrachtung kommt Klussmann zu dem Ergebnis, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die Beschallung wirklich eine nennenswerte Rolle bei der Vertreibung der Junkies gespielt hat. Plausibler erscheint es, dass sie als akustisches Zeichen anderen Gruppen, die nicht ins Bild eines sauberen Bahnhofs passen wollen, zum Beispiel Obdachlosen, signalisiert: Hier gehöre ich nicht hin. Klussmann schlägt vor, Beschallung mit klassischer Musik als eines von vielen möglichen Zeichen zu deuten, die ein Nicht-Willkommensein ausdrücken können. In der Musik liegt die Botschaft »Hier gehöre ich nicht hin« natürlich nicht begründet, erklärt Jörg Klussmann. Da kann die Musik selber und die Kompositionen selber können da ja überhaupt nichts dafür. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, also da läuft eine Musikbeschallung und sagen wir mal, Vivaldis 4 Jahreszeiten kommen da aus den Lautsprechern, sich das gleiche Musikstück vorstellen von einem Geiger, der Straßenmusik macht, am gleichen Ort gespielt, würde ja niemand auf die Idee kommen, dass das irgendwen ausgrenzt. Ja, das hat, in dem Fall ist es, glaube ich, die Kombination von diesen Musikstücken, die natürlich bestimmte Konnotationen haben. Einfach, wo finden sie typischerweise statt? In einem Konzertsaal oder in der Philharmonie vielleicht. Und dort gibt es halt bestimmte gängige Verhaltensweisen, die alle eher was mit Ordnung und so eine Körperlosigkeit ja, damit haben die was zu tun, ja, diese Verhaltensweise und Rituale rund um diese Konzerte. Und ich glaube, dass halt vor allen Dingen dadurch, dass die Musik halt gerade nicht performt wird, sondern einfach beschallt wird, dass es ein Potenzial gibt, dass halt diese Werte subtil als Konnotation halt mit transportiert werden können. Wie die Ziele auch sind, zum Kauf zu animieren, Obdachlose zu vertreiben, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Immer mehr Studien der letzten Jahre belegen, Hintergrundmusik wird immer wirkungsloser, je mehr wir uns an sie gewöhnen. Einige Experten befürchten gar, dass die Allgegenwärtigkeit von Musik dazu führen könnte, dass sie uns irgendwann kalt lässt, obwohl wir sie intensiv erleben wollen. die Haupteinkaufsstraße im österreichischen Linz. Lautsprecher vor Modegeschäften, die neuesten Hits im Vorbeigehen. Klar, die Musikbeschallung setzt sich auch in den Geschäften fort. Aber nicht überall. Also ich bin einfach nur froh, dass keine Musik hier läuft, dass ich nicht mit Last Christmas und sonstigen Gedüdel irgendwie vollgestopft werde, weil es für mich schon eigentlich unerträglich ist, wenn ich selber einkaufen gehen muss, sei es jetzt zu Weihnachten oder sonst, und ich wäre einfach zwangsbeschallt, ob ich möchte oder nicht. Also man kann es sich nicht aussuchen und das finde ich einfach falsch. Und natürlich könnte man die Atmosphäre gestalten, aber die Frage ist, wäre sie besser mit Musik? Und ich sage hier eindeutig nein. Susanne Meyer arbeitet in der Galerie Bilderprat. Das Geschäft beteiligt sich an einer Aktion, die zum Linzer Kulturhauptstadtjahr 2009 ins Leben gerufen wurde. Beschallungsfrei. Ein stilisiertes Ohr ziert einen Aufkleber, der symbolisiert, hier wird auf Hintergrundmusik bewusst verzichtet. Zum Kulturhauptstadtjahr gestartet, beteiligen sich weiterhin zahlreiche Geschäfte an der Idee. Den kleinen schwarz-weißen Aufkleber kann man zum Beispiel auch an der Tür der Buchhandlung Fürstelberger finden. Für Inhaberin Christine Fürstelberger bedeutet dieses Zeichen: Für mich bedeutet es, dass im Geschäft Ruhe ist und dass man Gespräche mit den Kunden führen kann in aller Ruhe und nicht durch Musik, die den ganzen Tag läuft, irritiert wird. Auch in ihrem Zeitungslädchen ein paar Meter weiter will Hermine Freudenthaler zeigen, dass wir keine Hintergrundmusik wollen im Geschäft, dass einfach Ruhe ist. Dass wir keinen Lärm wollen und nicht immer ständig eine Beschallung hat. Wenn ihr Musik horcht, dann will ich Ruhe und Musik horchen. Aber so ist ein Hintergrundgeräusch, wo man sich ja nicht konzentrieren kann drauf. Dann jetzt zum Beispiel die Straßenbahn fährt vorbei und dann die Musik. Und das den ganzen Tag, da ist man ja dann abends geschafft. Und das tut mir gut, wenn so wie jetzt einmal ruhig ist. Siebtens. Die Hyänen des akustischen Raums, Handel und Dienstleistung, bestrahlen unsere Körper mit Schalltapeten, um das Surren der Klimaanlagen, Server, Lüftungen, Lifte und Rolltreppen ihrer minderwertig geplanten und billig zusammengeschusterten Einkaufszentren zu übertünchen und uns dumm und konsumsüchtig zu machen. Schluss damit. Achtens. Tief in die Gehörgänge sind die Stöpsel gestopft. In öffentlichen Bussen, Straßenbahnen, Zügen, U-Bahnen, auf den Straßen, in den Parks und aus den armseligen Lautsprechern von Mobiltelefonen plärren die armseligen, komprimierten und maximierten Kunststoffmusiken. Wir wollen keine durchvibrierten, hyperaktiven kleinen Monster als Kinder. Neuntens. Das Irrenhaus der Akustik ist bevölkert von Parasiten. Warteschleifen, Jingles, Audiologos, Sound-Icons, Waren- und Signaltöne, Corporate-Sounds, Auftragsfirmen-Songs, Klingeltöne nisten sich ein in den Gehörgängen. Weg damit. Wir sind Menschen, keine Zielgruppe. Ein Ausschnitt aus dem Akustischen Manifest, geschrieben von Peter Androsch. Er ist der Leiter von Hörstadt. Das ist ein in Linz ansässiges Labor für Akustik, Raum und Gesellschaft. Die akustische Lebenswelt menschengerecht zu gestalten. Darum geht es Hörstadt. Es geht um nicht weniger als Menschenrechte. Als ein Beispiel nennt Peter Androsch die Wirkung von Hintergrundmusik auf Hörbehinderte. Wir haben in den europäischen Gesellschaften ungefähr ein Drittel hörbehinderte Menschen aus den verschiedensten Gründen. Und Hintergrundmusik schließt diese Gruppe fast zur Gänze vom Grundrecht der Kommunikation aus. Warum? Wenn Sie zu einem durchschnittlichen HNO-Arzt gehen in Deutschland, dann machen Sie einmal den Döring-Test. Der Döring-Test stellt fest, das Verhältnis zwischen Ihrer Hörminderung und Ihrer Fähigkeit, Sprache zu verstehen. Und da werden Sie auf einen exponentiellen Zusammenhang kommen. Also wenn Sie zum Beispiel 5% Hörminderung haben, hören Sie bei Hintergrundbelastung, sei es Verkehr oder Musik, zum Beispiel 60% der Sprache nicht mehr und sind de facto aus der Kommunikation ausgeschlossen. Deswegen hat Hörstadt auch mit dem österreichischen Gleichbehandlungsanwalt für Behinderte 25 Verfahren gegen Unternehmen begonnen, wegen der Verletzung von Grundrechten durch Hintergrundmusik. Die Ansätze von Hörstadt in Linz sind vielfältig. Architektur ist einer. Denn die Art, wie heute gebaut wird, mit harten, glatten Oberflächen, sorgt für einen permanenten Verstärkereffekt um uns herum. Auch fordert Hörstadt Regeln für den akustischen Raum. Hörstatt ist nicht die einzige Initiative, die einen bewussteren Umgang mit unserer akustischen Umwelt fordert. Der Verein Forum Klanglandschaft versucht zum Beispiel zu interdisziplinärer Forschung anzuregen und den Austausch zu fördern zum Thema Klangökologie. Die Komponistin Gabriele Preu ist die Präsidentin des Vereins. Es geht vor allem einmal darum, um ein Bewusstmachen. Und dann, wenn man sich bewusst ist und die Klangumwelt dekodieren kann und begreifen kann, was da alles drinnen enthalten ist, dann kann man sich entscheiden, ob man auch gestalterisch eingreift. Es geht darum, dass das ein Teil unserer Sinneswahrnehmung ist und da auch ein Bewusstsein vorhanden sein soll oder entwickelt werden soll, wie diese Sinneswahrnehmung auf uns wirkt und wie wir auch, wenn sie uns belastet, wir entgegenwirken könnten. Dass sich Menschen gegen Lärm engagieren, ist nicht neu. Die industrielle Revolution hat unsere Geräuschumgebung verändert. Maschinen-, Verkehrs- und Flugzeuglärm sind schnell allgegenwärtig geworden. Aber auch musikalischer Lärm wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts als störend empfunden, wie der Historiker Peter Peyer in einem Aufsatz über Wien schreibt. So beklagten sich Bürger der Josefsstadt über das Spielen von Phonographen bei offenem Fenster. In der Währinger Straße beschwerte man sich über das Orchester eines Kinematographentheaters. In der Rotenturmstraße über den Lärm gröhlender Studenten. Grinzing galt manchen überhaupt nur mehr als Stätte eines kaum noch menschlich zu nennenden Gelärmes und Gebrülles. Ganz abgesehen vom allerorts vernehmbaren Geklimper des zu einem Modeinstrument gewordenen Klaviers, das sich, wie man meinte, in der Musikstadt Wien geradezu seuchenartig ausbreite. Musik gehört zu unserem Alltag. Wann sie Lärm wird, das entscheidet die Quantität. Wie lang dauert die Musikbeschallung? Wie laut ist die Musik? Eine objektive und zuweilen messbare Seite. Aber vor allem auch das subjektive Empfinden entscheidet darüber, was wir als Lärm bezeichnen. Über Lärm wird sehr häufig bei Gericht gestritten. Grundfrage hier, bin ich betroffen oder bin ich beteiligt? Stört mich die Musik, weil ich vom Nachbarn über mir die Basstöne höre? Oder höre ich selbst Musik, die mir gefällt und die möglicherweise bei anderen die gleiche störende Empfindung auslöst? Diese widersprüchliche Situation hat Kurt Tucholsky am besten beschrieben. Mein Hund macht keinen Lärm. Er bellt nur. Einer der wichtigsten Faktoren, ob wir Musik positiv oder negativ in unserem Alltag empfinden, ist: Können wir selbst darüber entscheiden, was erklingt und ob überhaupt etwas erklingt? Diese Wahlmöglichkeit haben wir leider nicht immer. Aber wir sollten sie uns nehmen und sie einfordern. Wie beeinflusst Musik den Alltag? Das funktionale Rauschen. Das war die Folge 12 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor der Sendung Ben Alber. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet, funkkolleg.de. Dort finden Sie auch einen Hinweis zum Online-Angebot funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort bis zum Februar 2012 anmelden. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel »Sinfonie des Lebens« im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen, mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs. Das Buch kostet 17,99 € und ist im Buchhandel erhältlich. Ab Mai 2012 wird dann der Ergebnisband mit den Manuskripten des Funkkollegs ebenfalls im Schott Verlag zur Verfügung stehen. Titel Sinfonie des Lebens, Band 2. Nähere Hinweise bei funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon des Hessischen Rundfunks in Frankfurt 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.